war ein Mann, der seine Lust und seine Neugierde nicht zügeln konnte. An diesem besonderen Tag hatte er beschlossen, seine Grenzen zu erweitern und seine Sünden zu genießen. Er begann mit einer kleinen Dosis LSD, die er sich auf der Zunge zergehen ließ. Die Welt um ihn herum verwandelte sich in ein farbenfrohes Kaleidoskop und er fühlte sich, als könnte er fliegen. In seinem Rausch machte sich Pfarrer Pedobent auf den Weg zur Kirche, wo die Ministranten bereits auf ihn warteten mit einem tollfläschen Grinsen im Gesicht. Näherte er sich dem Jüngsten der Gruppe, einem zarten Knaben mit unschuldigen Augen. Er packte den Jungen und steckte ihm ohne zu zögern den Finger in den Hintern. Der Ministrant schrie vor Schmerz und Überraschung, doch Pedobert genoss jede Sekunde. Plötzlich, als ob ein Dämon von ihm Besitz ergriffen hätte, zog Pfarrer Pedobert eine Desert Eagle aus seinem Gewand und begann wahllos auf die Ministranten zu schießen. Blut spritzte an die Kirchenwände und die Schreie der sterbenden Jungen erfüllten den Raum. Pedobert lachte hysterisch, während er sich im Blutrausch verlor. Nach diesem grauenvollen Akt tobte er kreischend und stöhnend durch die Straßen des kleinen Dorfes, seine Augen wild und verängstigt. Die Dorfbewohner versteckten sich in ihren Häusern, als sie den wahnsinnigen Pfarrer sahen, der wie ein Tier heulte. In seiner Raserei beschloss Pedobert, sich eine weitere Dosis Crack zu gönnen. Er rauchte den kristallinen Stock und fühlte, wie die Welt um ihn herum noch intensiver wurde. Mit einem teuflischen Lachen machte er sich auf den Weg zum Rathaus, wo er den Schreibtisch des Bürgermeisters mit seinen Exkrementen besudelte. Der Gestank war unerträglich, doch Pedobert genoss jeden Moment. Als Krönung seines wahnsinnigen Tages entschied er sich, eine Katze zu quälen. Er fand ein armes Tier, das auf der Straße umherstreunte und urinierte gröhlend auf das arme Wesen. Du scheiß Katze, ich fick dich in den Arsch! Mit Schunke errend die Katze vor Schmerz und Angst davon lief. Pfarrer Pedobert stand da nackt und blutbesudelt und lachte hysterisch in den Himmel. Er hatte seine Sünden genossen und nichts konnte ihm